Lege dich mir, deine Leute verlieren. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zister, wohl ein Wortspiel. Warte, das kann ich doch besser. Let's go! Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zister, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zister, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste. Diesen Part vor, es wird wieder hardcore. Du fliegst zum Streik, nein, du fliegst den Quadrat vor. Ich hab dich gewarnt, yo. Denn es wird wieder heiß, es kommt dir fast über 40 Grad vor. Bis auch dein Arsch schmort wie beim Vibrator. Ich regiere dieses Land, als wär ich Imperator. Stell keine Fragen, wir sind hier nicht bei einer Marktforschung. Denn ich trete jetzt zur Wahl vor zum neuen Diktator. Da häufen sich Wahnvorstellungen, die Grab vor. Richtung ist geplant vor. Denn du lagst dort, Probe liegen am Tatort. Überall nur Sandkorn am popeligem Strand dort. Also Hand vor dem Mund, wenn du redest, yeah. Dieser Klangbord, den Grund, auf dem du stehst, Landhorst, jetzt hast du Angst vor mir und versteckst deine Fenster vor mit Langstoß, yeah. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, das verformt deine Raste. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, das verformt deine Raste. Du bist high, Junge, doch du hast noch Blanz vor dir. Optimus Tricky wird sich transformieren. Überschwemme Bangkok mit einem Kampfshot. Härter als die Wand dort, wirf deine Gun fort. Dein Künstlername wäre DJ Schwammkopf. Und du plattest Sachen BJ vom Plankton. Deine Freundin will es hart, doch sie warnt vor. Fickst du hier Marmor, nix da mit Stahlrohr. Lassen wir das ganz doch, falls du unterm Wanst forscht, findet sie den Schwanz dort niedlich und sackt vor. Steht sie auf Kaviar, Natursekt mit Lackschuhen oder lieber Jumpsport. Doch gekackt dort, sie kommt mir nackt vor. Als mache sie Kraftsport, irgendwie abstrakt dort. In ihrer Fresse herrscht ein ekliger Blattgurt. Und vom Geruch her so ähnlich wie ein Schnapskorb. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste. Beuge dich mir, deine Leute verlieren an jeglichem Bewusstsein. So ein wortgewandter Bastard wie ich kommt dir nicht zum Zaster, doch mein Wortspiel Massaker, da verformt deine Raste.